Das heißt, der intelligente Mensch kann sich Vorsorgehütten im ewigen Eis bauen, kann die entsprechend beheizen, kann dort also dort leben, wo eigentlich sonst angepasst nur Eskimos leben könnten, die auch hinsichtlich ihrer Ernährung angepasst sind. Also man kann die ja als Gegenbeispiel gegen Vegetarier leben. Die haben ja überhaupt keine pflanzliche Nahrung, die Eskimos. Die leben also nur von Fisch und Fleisch. Und trotzdem ist es so, dass sie also praktisch überleben und ein entsprechendes Alter erreichen und. Da sind sie rassisch drauf angepasst. Die Grönländer, Wikinger sind dran krepiert. Als die Lieferungen von Getreide aus Norwegen infolge politischer Wirren im 14. Jahrhundert aufhörten, sind die Grönländer immer kleiner geworden. Man hat das also in den Gräbern festgestellt in Grönland. Und ein Teil ist nach Amerika ausgewandert. Die sind dann leider an einer Pockenepidemie im 18. Jahrhundert zugrunde gegangen. Da gab es dann einen Indianerstamm, der also ganz wie die alten Wikinger aussah, die Mandalas. Und die anderen sind also einfach krepiert. Den letzten hat man unbestattet irgendwo liegen gesehen, völlig rachitisch, völlig kaputt. Die kamen mit dieser Lebensweise, mit der die Eskimos prima klar kamen, nämlich nur von tierischer Nahrung zu leben, kamen sie überhaupt nicht klar. Das ging eben nicht. Auch das ist rassisch gesehen unterschiedlich. Und deswegen wäre es also für einen Eskimo idiotisch, eine andere Frau zu haben und Kinder mit dem zu haben, weil seine Kinder da nicht angepasst wären in der natürlichen Lebensart. Das heißt also, man muss das immer so sehen in der Landschaft, in dem Begriff. Ich habe gesagt, der Mensch und die menschlichen Rassen sind nach Linné ins Blickpunkt der Öffentlichkeit gekommen. Der erste, der dann also sich näher damit befasst, ist der Graf Gominot gewesen. Das war ein Franzose. Er selbst führte sich auf die Franken zurück, also den fränkischen Adel, und hat die Meinung vertreten, dass in Frankreich alle führende Kultur letztlich auf das germanische Element zurückgeht. Einerseits die Wikinger, die Normannen und andererseits die Franken, dass also die Urbevölkerung, die Kelten und die Römer, die dort reingekommen seien, recht wenig Bedeutung gehabt hätten. Hat ein großes, vierbändiges Werk darüber geschrieben, was im französischen Adel sehr gut aufgenommen wurde, bei der französischen allgemeinen Bevölkerung weniger gut, kann man verstehen. Er ist auch ins Deutsche übersetzt worden, hat hier dann wieder auf andere Einfluss ausgeübt, auf Wagner beispielsweise, auf Chamberlain, das ist ganz klar. Und dann kamen die Rassen immer mehr so ins Bewusstsein. In Frankreich gab es einen Lapouche, der hat sogar die Meinung vertreten, in diesem Jahrhundert würden sich die Menschen deswegen, ob sie einen etwas höheren oder niedrigeren Kopfindex hätten, also nicht Intelligenzquotienten, sondern Kopfindex hätten, die Schädel einschlagen. Kopfindex ist nur also etwas, das ist das Verhältnis von Breite des Körpers, größte Breite des Kopfes, zur Länge des Kopfes. Und das wird dann in Beziehung gesetzt und dann kriegt man einen Index. Schmalköpfige haben also so einen Index um 75 und dann 80 ist mittelköpfig, mesozephal. Und dann ab 85 gehen die Breitköpfe los und so mit 90, das ist dann fast ein runder Kopf. Und viele Franzosen gehören natürlich zu diesen mehr rundköpfigen, deswegen stehen denen also auch diese Kappen ganz gut, diese typischen Franzosen-Käppis. Das ist also, wenn ich so ein Ding auf hätte, würde unmöglich aussehen. Und andererseits stellen sich mal einen Franzosen vor mit so einer Prinz-Heinrich-Mütze, wie sie der Schmidt getragen hat, der Bundeskanzler Schmidt, Helmut Schmidt, wäre genauso undenkbar. Ja, also die können, so eine Kappe ist nicht Schmidt, da wäre so eine Kappe lächerlich, mit diesem kleinen Ding da drauf. Und andererseits also umgekehrt auch. Das heißt also, entsprechende Kopfformen verlangen entsprechende Mützenformen. Und auch das ist eben nicht zufällig. Also da bei den Franzosen mit den runden Köpfen haben wir eine andere Kopfbedeckung als hier bei uns im Norden, wo diese typischen Schirmmützen da sind, die also beim Rundköpfigen unmöglich aussehen. Also das geht einfach nicht. Die müssten dann so einen Hut wie Beuys haben oder so eher, das ging dann also auch noch. Jedenfalls, wir haben da also in Frankreich das Aufkommen gehabt, natürlich auch dann sofort, weil das, und das war vielleicht ein Fehler, weil das gleich mit Wertung verbunden war, weil das mit Adel verbunden war und die große Opposition. Das heißt, jeder, der nun nicht den Vorzug hatte, zum französischen Adel zu gehören oder langköpfig zu sein, Germanen waren mehr langköpfig, eben die Romanen mehr rundköpfig, das heißt, die eigentlichen Italiener sind auch langköpfig, aber das, was da so in Frankreich lebt, und da entstand eben die Rassenwissenschaft, der fühlte sich natürlich beleidigt und auf den Schlips getreten und nahm dann sofort konkret dagegen Stellung. In Deutschland ging das dann also auch los. Hier bei uns gab es Nachfolger von Labouche, Woltmann beispielsweise, der Untersuchungen über die Renaissance gemacht hat und der Meinung war, dass in Frankreich und in Italien letztlich von den germanischen Elementen dort die kulturschöpferischen Taten gemacht worden sind, hat dann Bilder von Michelangelo gezeigt und. Die sehen alle auch recht germanisch aus, kann man schon sagen. Aber es ist so gewesen, dass das natürlich dann wiederum einen anderen Weißmann, der nun etwas weniger germanisch aussah, aufs Tapet hob. Und der sagte dann, also diese ganzen Rassenfragen, das ist nicht das Bedeutsame. Das Bedeutsame ist Erbpflege. Das heißt, wenn wir jetzt nicht die Rasse pflegen, sondern wenn wir nur insgesamt gesehen unser Erbgut pflegen, dann werden eben die besten Elemente nach oben kommen. Und dann ist es völlig egal, ob das nun germanische oder keltische Elemente sind. Man hat das noch nicht so in dieser Rassenstufung gesehen, wie man das also heute weiß. Das ist dann völlig piepschnurz egal, und ob sie dunkel oder hell sind oder was auch immer. Wir haben dann also eine entsprechende Leistungsschicht. Und es war bereits damals so, dass es eine recht starke Opposition gab. Es gab ja auch schon Zeitungen gegen eine so stärkere Rassenbetrachtung. Und von der Friedrich-Krupp-Stiftung war dann ein Preis ausgesetzt, den hat dann nicht Woltmann gekriegt, sondern den hat Weißmann gekriegt. Also schon um 1904. Es ging dann weiter, und eigentlich der große Durchbruch, kann man sagen, in der Rassenwissenschaft bekam mit Hans F. K. Günther. Der war eigentlich kein Fachanthropologe, der war Philologe, der hat also auch ein philologisches Thema als Doktorthema gehabt, hat auch Gedichte gemacht, hat ein Drama geschrieben und dann war irgendwo fasziniert von der Rassenkunde und hat jetzt etwas gemacht, was eigentlich nur jemand machen kann, der nicht selbst im Fach drinsteht, denn er hat einfach nur gesammelt. Er hatte jetzt nicht den Ehrgeiz, eigene Thesen aufzustellen, sondern er hat sich hingesetzt und hat das an Informationen, was er aus dem ganzen rassischen Schrifttum fand, das hat er einfach zusammengestellt. Und dann eine große Gesamtschau gemacht. Beispielsweise so ist auf die Idee gekommen, wir untersuchen mal die Kriminalstatistik. Wie sieht es in Schweden aus mit der Kriminalität, Diebstahl? Wie sieht es in Italien aus? Auf wie viel 1.000 Einwohner kommen wie viele Diebe in Italien, wie viele Diebe in Skandinavien? So, stellte fest, in Italien kommen viel mehr Diebe. Ja, Polen gab es leider keine Untersuchung, die wäre gestohlen worden, die Untersuchung. Deswegen hat sich keiner rangemacht. Also, und dann auch die Frage der Delikte, beispielsweise so Messerdelikte. Deswegen sage ich immer, wenn hier immer drin steht, ein Jugendlicher hat mit einem Messer zugestochen oder was, dann ist das in häufigen Fällen eben jemand, der aus dem romanischen Bereich kam. Also auch diese Messer, der Einsatz des Messers bei körperlichen Auseinandersetzungen hat erheblich zugenommen von Norden nach Süden. Das heißt also, in Bayern haben sie auch schon ihr Messer gehabt. Da, in der Volkskunde gibt es da zum Teil so einen Gürtel, der so um den Leib gehalten wurde, um also Bauchstiche zu vermeiden. Also diese haben auch ganz schön gerauft und dann manchmal zum Messer gegriffen. Aber je weiter südlich, desto schneller der Messereinsatz und wegen desto geringerer Sachen der Messereinsatz. Also auch solche Dinge, das kann man eben untersuchen. Und da ist er auf die Idee gekommen, das gucke ich einfach mal. Und dann gucke ich mal, wie ist das Schönheitsideal, und dann gucke ich mal, wie gesagt, Kriminalitätsverteilung, und dann gucke ich mal dies und dann gucke ich mal das, die Hausbauweise, wohnt man dicht zusammen oder wohnt man lieber auseinander? In größerem Bereich hat man lieber einen größeren Abstand voneinander oder gluckt man lieber zusammen, all solche Dinge. Und wenn er jetzt also die Ochsentour gegangen wäre, wie das also normalerweise jeder Anthropologe machen muss, dann hätte er die These seines Professors erstmal vertreten müssen bis zum 45. oder 50. Lebensjahr, bis er selbst Professor geworden wäre. Und alle anderen wären natürlich völlig abwegig gewesen und man hätte nur auf diesen Professor Stellung nehmen müssen. Und dann hätte er diese geniale, große Gesamtschau nicht darstellen können. Ich habe hier, wer das also mal antiquarisch noch besorgen kann, aus dem Lehmann Verlag, Rassenkunde des deutschen Volkes. Es gibt auch noch die kleine Rassenkunde. Das ist eigentlich das Standardwerk der Rassenkunde überhaupt. Also das eigentlich das wichtigste Werk, was in diesem Jahrhundert, meine ich, erschienen ist. Es gibt auch einige andere, Bauer, Fischer, Lenz, das waren drei Professoren, die dann also auch ein Buch geschrieben haben, aber nicht so detailreich, nicht mit so viel Informationen. Die kommen auch nicht zu anderen Ergebnissen als Günther, aber sind, was die eigentliche Rassebetrachtung angeht, also viel schmaler. Und von Eichstädt hat immerhin gesagt, nach dem Kriege und geschrieben, in einem dicken Fachbuch, kostet 400 Mark, dass also Rassenpsychologen in diesem Jahrhundert